Hallo zum Thema Ordnung und Sauberkeit oder auch, wie du ein sauberes Zuhause bekommst. Das Problem ist ja oft nicht, dass wir keine Zeit zum Putzen hätten. Wir haben einfach keine Lust auf Putzen. Wir sind nicht motiviert genug. Und auf diese Motivationen möchte ich eingehen. Was gibt es denn für Motivationstypen? Das erste, das typische, wo wir gleich dran denken bei Motivation, ist das Lustprinzip. Wir haben mit etwas tolle Erfahrungen gemacht und darum Lust drauf. Also zum Thema Essen zum Beispiel, Eis ist lecker und darum habe ich Lust auf ein Eis. Beim Putzen wäre das, wir haben richtig tolle Erfahrungen mit Putzen gemacht und darum Lust auf Putzen. Das ist ja bei den meisten nicht so. Aber wir können das ein bisschen aktivieren, indem wir Putzen mit schönen Erlebnissen aufladen. Also zum Beispiel den frischen Geruch beim Putzen einatmen, wenn es denn einen gibt. Oder vielleicht zu sehen, oh, was bringt denn Putzen, wie schön das ist. Oder mal achtsam zu putzen. Jeder so, wie er mag. Ziel ist, dass wir Putzen nicht mehr als Qual empfinden, sondern als Genuss. Was nicht so gut ist, ständig auf die Uhr schauen und gucken, oh, wie lange muss ich denn noch putzen? Das würde zum Nicht-Lust-Prinzip führen. Am besten ist dann am Ende, sich natürlich über das Ergebnis zu freuen. Am besten nach jeder einzelnen Fläche, die man geschafft hat. Das war das Lustprinzip. Das zweite ist die Vernunft. Wir wollen ein sauberes Zuhause. Wir möchten Besuch empfangen können. Und darum sagt uns unsere Vernunft, es muss geputzt werden. Wie können wir diese aktivieren? Indem wir uns bewusst werden, oh, hier sieht's nicht so aus, wie es aussehen sollte oder wie ich es gerne hätte. Ich muss putzen. Drittens, die Erpressung. Erst XY, dann X. Also zum Beispiel, ich darf abends erst Fernsehen, wenn ich gesaugt habe. Ich darf erst das Bad verlassen, wenn ich das Waschbecken abgewischt habe. Ich darf erst meinen ersten Kaffee am Morgen trinken, wenn ich die Sachen vom Vorabend abgespült habe. Das aktiviere ich mir, indem ich mir Regeln aufstelle. Viertens ist die Gewohnheit oder auch die Routine. Ich führe die Tätigkeit so oft mit einem Anker aus, dass sie Normalität wird und ich nicht mehr darüber nachdenken muss, ob ich sie ausführen soll oder nicht. Das aktiviere ich, indem ich eben mir Routinen erstelle, immer mich aktiv dran erinnere und irgendwann, meistens nach 30 Wiederholungen, ist es automatisiert, es ist eine Gewohnheit geworden und ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Was ist denn nun der richtige Weg, um mich zu motivieren? Die Lust, die Vernunft oder mich selbst zu erpressen? Ich glaube, dass es ein Mix aus allem ist. Hier sind ein paar Beispiele aus meinem Leben. Die Küche. Morgens möchte ich mir frisches Teewasser machen und dafür brauche ich natürlich frisches Wasser aus dem Hahn. Da ich aber glaube, dass das Wasser morgens nicht gar so frisch ist und ich erstmal ein bisschen Wasser rauslaufen lassen sollte, ich dieses aber wiederum nicht verschwenden möchte, nehme ich dieses Wasser immer, um liegen gebliebene Dinge vom Vorabend zu spülen. Und wenn es da nichts gibt, dann befülle ich die Gießkanne und gieße gleich die Blumen. Meine Motivation ist hier die Vernunft. Neu machen, ihr Outfit rausgesucht hat und in der Zeit räume ich dann die Spuren der Nacht auf. Also